Gib mir die Drinks aus Haus, wir kommen an bis zum nächsten Tag. Eine Handvoll willige Frauen, das ist voll von dem Weed in meinem Glas. Und ich fliegen durch den Raum, dafür bin ich broke das nächste Mal. Hat sich trotzdem gelohnt und ausgezahlt. Und wenn ich will, wiederhole ich das nochmal. Wieder, es ist einmal wieder Glas, einmal wieder Ski. Wieder, es ist einfach nur wieder die Geister, die ich schrie. Wieder, weiß ich schon Bescheid, denk ich drüber nach. Einfach keine Zeit, Päckchen voller Darscheine. Einfach leicht, immer, immer ein Glas. Wenn's wieder mir dann am nächsten Tag kurz weg ist, wird mir egal, diesen Weg habe ich selbst gewählt. Mein Leben wie ein Lift und es geht rauf und runter, yeah. Weil ich es mir so ausgesucht hab. Gib mir Haus und gib mir Schmuck. Lass mich versauern in dem Bus. Lass es ausatmen im Klo. Denn all das hab ich mir gewöhnt. Aber das hat mich so schön. Meine Nase taub, wegen dem weißen Staub. Ja. Schnapp mir ne geile Frau, sie war geil, doch ich hab sie aufgetaut. Alles wie die Kollegen, ja. Weil der Bratan hier lila nicht fehlt. Hör mir zu und ich zeig dir, wie es geht. Wir kommen alle und geht einen Weg. Ratata, bra bra bra. Fabrisa Bratan, du kommst bei mir auch an. Ratata, bra bra bra. Und der erste war doch jeden, der wird er mich sponsern. Ja. Scheiß doch auf Rap-Passage, Platz hat und 6 Etagen. Ich überfall ein Handyladen, ja. Ich will kein Geld, ich will nur mein Handyladen. Gib mir Autos, gib mir Schmuck. Lass mich versauern in dem Bus. Lass es ausatmen im Klo. Denn all das hab ich mir gewöhnt. Aber das kann nicht.